Good morning and good morning again. Guten Morgen und nochmals guten Morgen. Now, the Apostle John is using very strong words to warn us very seriously here. Der Apostel Johannes verwendet sehr starke Worte, um uns hier ernsthaft zu warnen. In the statement that John is talking here about, he is actually comparing walking in darkness with the absence of love. In der folgenden Aussage vergleicht er das Wandeln in der Finsternis mit dem Nichtvorhandensein von Liebe. But whoever hates a fellow believer lives in darkness. Wer aber seinen Mitgläubigen hasst, der lebt in der Finsternis. I have met too many Christians in my life who said something like, I can't stand him, I can't stand her. Ich habe in meinem Leben zu viele Christen getroffen, die sinngemäß sagten, ich kann ihn nicht ausstehen, ich kann sie nicht ausstehen. The Bible says if this is how you live, that you are the one who is in darkness. Die Bibel sagt, dass wenn du so lebst, du derjenige bist, der in der Finsternis ist. It is really interesting how hatred is totally blinding the hearts of people. Es ist wirklich interessant, wie Hass die Herzen der Menschen völlig blind macht. Many people have made decisions that don't even make sense simply because they chose to hate other people. Viele Menschen treffen Entscheidungen, die überhaupt keinen Sinn ergeben, einfach weil sie sich dafür entschieden haben, andere Menschen zu hassen. One of the meanings that is used here for the word hatred is to detest. Eine der Bedeutungen des hier verwendeten Wortes Hass ist verabscheuen. There's actually too many people around here. They detest this Christian, they detest this leader, they detest that person. Leider gibt es zu viele Menschen, die diesen Christen verabscheuen, diesen Leiter verabscheuen und jene Person verabscheuen. The Bible is very clear. If this is what you have chosen to do, that you're going to stumble around in the darkness. Die Bibel ist sehr deutlich. Wenn du dich dafür entscheidest, wirst du in der Dunkelheit umherirren. Then he's saying something really sad. He's saying those people are stumbling around in the dark. No clue where they're going. Johannes sagt etwas wirklich Trauriges. Der irrt im Dunkeln umher und hat keine Ahnung, wohin er geht. Have you met those people? Their hearts are just so angry at other people. Hast du solche Menschen schon einmal getroffen? Ihr Herz ist so voller Wut auf andere Menschen. They keep talking about what this guy did to me, what this person did to me, what this Christian brother and sister did to me. Sie sprechen immer wieder darüber, was diese und jene Person ihnen angetan hat, was diese und jene christliche Bruder oder diese christliche Schwester ihnen angetan hat. And then you meet them again and they're still walking around in the same circles, not going anywhere. Und wenn man ihnen wieder begegnet, bewegen sie sich immer noch im gleichen Kreis und kommen nicht weiter. Well, that's exactly what the Apostle John is telling us is going to happen. Nun, genau das wird uns vom Apostel Johannes prophezeit. This is so serious that you have to do everything to really love all people. Das ist so ernst, dass du alles daran setzen musst, alle Menschen wirklich zu lieben. Why do you want to run around in the darkness, completely lost, not knowing where you're going? Warum solltest du in der Dunkelheit herumirren wollen, völlig verloren, ohne zu wissen, wohin du gehst? I like to know where I'm going. I like to have a direction in my life. Ich will wissen, wohin ich gehe. Ich will eine Richtung in meinem Leben haben. Because as I live this way, life makes sense, life is peaceful and life is joyful. Denn wenn ich auf diese Weise lebe, macht das Leben Sinn und das Leben ist friedlich und freudvoll. I've never met a happy, hateful person. Ich habe noch nie einen glücklichen, hasserfüllten Menschen getroffen. The world is getting more and more hateful, more and more absence of love. And of course the Bible said that would happen. Die Welt wird immer hasserfüllter. Es gibt immer weniger Liebe. Natürlich sagt die Bibel, dass dies passieren wird. Let us make sure we take this very seriously and we are people who know exactly where we are going. Lasst uns also sicherstellen, dass wir dies sehr ernst nehmen und Menschen sind, die genau wissen, wohin sie gehen. Have you ever been really lost? Like you keep driving around and you're trying to find a way and you keep going to the same place? Hast du dich jemals wirklich verfahren? So, als würdest du immer nur im Kreis fahren und versuchen, den Weg zu finden, aber am Ende immer wieder am selben Ort landest? Today this doesn't happen so much because we all have Google Maps and Waze in our phone. Heute passiert das nicht mehr so oft, weil wir alle Google Maps und Waze auf unseren Handys haben. But some years ago we didn't have that. We have to look at a map and figure out where to go. Aber vor einigen Jahren hatten wir das nicht. Wir mussten uns eine Karte anschauen, um herauszufinden, wohin wir fahren sollten. And then you go to a bigger city and there is one-way systems and you don't know where to go and you keep going to the same place. Und wenn man in eine größere Stadt fuhr, gab es Einbahnstraßen und man wusste nicht, wohin man fahren sollte und landete immer wieder am selben Ort. That's very frustrating. Das war sehr frustrierend. And the Bible says this is how everybody he is who hates his brother. Gemäß der Bibel geht es jedem so, der seinen Bruder hasst. You're stumbling around, you don't know where you're going, but you keep going. Man stolpert herum, weiß nicht, wohin man geht, aber man bewegt sich weiter. If this is your life, well, why didn't you just stop, put your foot on the brake? Wenn dein Leben so abläuft, warum hältst du dann nicht an, trittst auf die Bremse? And ask the Lord this question. Und stellst dem Herrn folgende Frage. Lord, is there anybody that I hate? Herr, gibt es jemanden, den ich hasse? Please can you show me if there are people that I have unforgiveness and hatred in my heart against? Bitte zeige mir, ob es Menschen gibt, denen gegenüber ich Unversöhnlichkeit und Hass in meinem Herzen trage. I want to get out of this walking around in this circle, running around in the wilderness. Ich möchte aus diesem Kreislauf ausbrechen und nicht länger in der Wüste umherirren. The Bible says in Psalms that the rebellious, they will remain in the wilderness. In den Psalmen heißt es, dass die Rebellischen in der Wüste bleiben werden. I've met many Christians who say God sent them in the wilderness, but in reality they don't walk in love. Ich habe viele Christen getroffen, die sagen, dass Gott sie in die Wüste geschickt hat, aber in Wirklichkeit wandeln sie nicht in Liebe. They keep running away from this and that and the other circumstance, but they end up in the same place. Sie laufen immer wieder von diesem und jenem und anderen Umständen davon, aber am Ende landen sie am selben Ort. And they don't know that they go into their heart and resolve some issues. Ohne zu erkennen, dass sie in ihr Herz gehen können und dort Probleme lösen können. It's really interesting that John says, for he is blinded by the darkness. Es ist wirklich interessant, dass Johannes sagt, denn die Finsternis hat ihn geblendet. We will actually say it's the light that blinds you. Normalerweise sagen wir, dass das Licht uns blendet. But John is telling us that darkness is going to make us so blind that we have no clue anymore where we need to go. Aber Johannes sagt uns, dass die Dunkelheit uns so blind machen wird, dass wir keine Ahnung mehr haben, wohin wir gehen. My dear friend. Mein lieber Freund. Do not keep falling into the trap because you don't love. Tappe nicht weiterhin in die Falle, weil du nicht liebst. Understand that if you really are wandering around not knowing where to go, at least you should ask the Lord if there's inside of you any hatred towards anybody. Erkenne, dass wenn du umherirrst und nicht weißt, wohin du gehen sollst, du zumindest den Herrn fragst, ob in dir Hass auf irgendjemanden ist. If he doesn't show you anything, be at peace. Wenn er dir nichts zeigt, sei im Frieden. But if the Holy Spirit shows you anybody that you hate or you don't detest or you have unforgiveness against, fix it today. Aber wenn der Heilige Geist dir jemanden zeigt, den du hast, verabscheust oder dem du nicht vergeben hast, bringe das heute in Ordnung. Thank you and I will see you tomorrow. Vielen Dank und bis morgen.